Die Zuhälterballade. In einer Zeit, die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir's ein volles halbes Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war. Hey Jenny, da bist du ja wieder. Komm her, du Schlampe. Bring mal Leben in diese Bruchbude. Erzähl den Damen von unserem gemeinsamen Glück. In einer Zeit, die jetzt vergangen ist, war er mein Freund, ich war ein junges Ding. Und wenn kein Zaster war, hat er mich angehaucht. Da hieß es gleich: Du, ich versetz dir deinen Ring. Ein Ring ganz gut, doch ohne geht es auch. Da wurde ich aber tückisch, ja, da weiste. Ich fragte ihn manchmal direkt, was er sich erdreiste. Da hat er mir aber eins ins Zahnfleisch gelangt. Da bin ich manchmal direkt dran erkrankt. Das war so schön in diesem halben Jahr. In dem Bordell, wo unser Haushalt war. Na, da können wir ja losgehen, Captain Mackies. Hat denn diese Dreckbude immer noch nur einen Ausgang? Großkotzigkeit hat noch niemandem genützt. Reichen Sie mir lieber Ihre Hand. Nehmen Sie die Finger weg! Verflucht. Sind denn hier alle Konstable Londons versammelt? Oh, Frau Peachum. Ja. Guten Tag, gnädige Frau. Mein lieber Herr Mackies. Mein Mann sagt, die größten Helden der Weltgeschichte sind über diese kleine Schwelle gestolpert. Darf ich fragen, wie geht es Ihrem Gatten? Wieder besser. Leider müssen Sie sich jetzt von den reizenden Damen hier verabschieden. Konstabler, führen Sie den Herrn in sein neues Heim. Meine Damen, wenn Sie ihn besuchen wollen, treffen Sie ihn immer zu Hause. Der Herr wohnt von nun an im Old Bailey. Ich wusste es ja, dass er sich bei seinen Huren herumtreibt. Die Rechnung begleiche ich. Leben Sie wohl, meine Damen. Du, Jakob, da ist was passiert. Wo ist denn Mac? Konstable waren da. Um Gottes Willen. Und ich lese, und ich lese, und ich lese. Junge, Junge, Junge. Verraten von den Huren wird Mackies durch die Liebe eines weiteren Weibes aus dem Gefängnis befreit. Wenn ihn nur meine Leute nicht erwischen. Lieber Gott, ich wollte, er ritte jenseits des Moors von Highgate und dächte an mich, seine Jackie. Aber er ist ja so leichtsinnig wie alle großen Männer.